Potsdam Stadt eine unkommerzielle und kreative Stadtkultur frei von Konsumzwängen durch Mainz tragen wollen. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier, hören ein bisschen Musik, gleich geht's los.